Deutschlandfunk. Kommentar. Als Kind war Dominik Ongwen verschleppt und zum Kindersoldaten gemacht worden. Später stieg er zum Kommandanten der sogenannten Widerstandsarmee des Herrn auf, die in Uganda in benachbarten Ländern grausame Verbrechen verübte. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ongwen heute wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 61 Fällen schuldig gesprochen. Bettina Rühl kommentiert. Es war ein eindrückliches Urteil. Wer sich die Zeit genommen hat, der ausführlichen Zusammenfassung aller 70 Anklagepunkte zu folgen, der hat zumindest eine Ahnung von dem Grauen bekommen, für das Dominik Ongwen verantwortlich ist. Menschen wurden erschossen, verbrannt, erschlagen. Kleine Kinder wurden in brennende Häuser geworfen, entführt, zum Töten gezwungen, als Kindersoldaten rekrutiert. Frauen mehrfach und systematisch vergewaltigt, geschwängert, in eine sogenannte Ehe mit Ongwen und anderen LRA-Kommandanten gezwungen. Der vorsitzende Richter machte sein Bemühen deutlich, die Opfer zu würdigen, indem er ihre Namen, soweit bekannt, alle verlas. Wichtig war auch, dass das Gericht zwei Kriegsverbrechen erstmals als solche benannte: die erzwungene Ehe und die erzwungene Schwangerschaft. Beides sei für die Opfer noch traumatisierender als die außerdem systematisch und ständig praktizierte Vergewaltigung von Mädchen und Frauen. Die erzwungene Bindung an den Täter sei komplexer, gerade im Fall einer, wenn auch erzwungenen, gemeinsamen Elternschaft. Die Verteidigung hatte betont, dass Dominik Ongwen selber Opfer war, bevor er Täter wurde. Tatsächlich wurde er, wie zehntausende andere Kinder auch, von der christlichen Terrormiliz entführt und zunächst zum Töten gezwungen. Er sei, so sein Anwalt, einer Art Gehirnwäsche unterzogen worden, die ihn zu der brutalen Kampfmaschine machte, die er schließlich war. Weil Ongwen beides war, Täter und Opfer, hatte der Fall viele Diskussionen ausgelöst. Das Gericht hat sich nicht leichtfertig dafür entschieden, in dem erwachsenen Ongwen einen Täter zu sehen. Er sei gerade wegen seiner intellektuellen Fähigkeiten innerhalb der LRA geschätzt worden, habe bedacht und sehr eigenständig gehandelt, ohne erkennbare Angst vor Vorgesetzten. So handelt niemand, der eigene Traumata noch nicht verarbeitet hat. Davon zeigte sich das Gericht überzeugt. Es sprach Ongwen nicht aller 70 Anklagepunkte schuldig, aber immerhin 61. Dem Internationalen Strafgerichtshof wird immer wieder Schwerfälligkeit vorgeworfen, die lange Dauer der Verfahren. In diesem Fall hat sich die Gründlichkeit bewährt. Es ist ein gutes und durchdachtes Urteil, das dem schwierigen Fall gerecht wird, in dem ein ehemaliges Opfer selber Täter wird.